Wir Ostafrikaner wurden uns bewusst, dass dieser Krieg nicht der Verteidigung deutschen Kolonialbesitzes oder irgendeinem Nebenziel galt. Er ging ums Ganze. Er ging um die Heimat selber, um Sieg oder um Untergang, um unsere ganze nationale Zukunft. Der Erringung des Gesamtsieges galt daher auch unser Kampf. Und das Ziel war erreichbar, wenn jeder Deutsche alles dafür einsetzte. Gleichgültig, ob er sich innerhalb oder außerhalb der heimatlichen Grenzen befand. In diesem Rahmen hatten auch wir unsere Aufgabe zu suchen. Wir durften nicht abwarten und zusehen, hatten vielmehr alles daran zu setzen, um der bald aus tausend Wunden blutenden Heimat Entlastung zu schaffen. So wurde die Kolonie ein Kampfmittel, das voll einzusetzen war. Wir haben zwar alles verloren, der Pflanzer seine Pflanzung, der Farmer seine Farm, der Kaufmann sein Geschäft, alle Frauen und Kinder gerieten in Feindes Hand. Nicht einen Heller behielten wir, um weiße und schwarze Soldaten zu löhnen. Aber jeder Einzelne kämpfte sich durch zu dem harten und runden Entschluss, alles einzusetzen für die Größe des Vaterlandes. Wir waren nur wenige Tausend, aber 300.000 feindliche Soldaten konnten unserer nicht Herr werden.